Nach 99 Liedern kommt jetzt noch eins dazu. Vielleicht nicht unser Bestes, aber nu. Mit nem Gastauftritt von Dicken und nem Feature-Shout von Vong. Besser kann's kaum laufen für nen Song. Es musste irgendwann passieren und heute ist der Tag. Wir haben davon wirklich nichts geahnt. Ungewollt und ungeplant, ohne Tusch und Schalala, war unsere Nummer 100 plötzlich da. Fühlt sich's also an im Club 100.